Auch bei solch einem rigiden Programm wird es Schüler aus bildungsfernen Familien geben, und nicht nur aus diesen, die nicht zu vertretbaren Schulleistungen und/oder einer lernbereiten Haltung geführt werden können. Es gibt Grenzen des Intellekts oder der Persönlichkeit, die eben nicht zu überwinden sind. Und es gibt Deprivationen, die man durch staatliche Politik nur begrenzt ausgleichen kann. Dazu gehört die bei den Bildungsfernen häufig fehlende Sozialisation in intakten Familien. Aktuelle britische Studien weisen dem letztgenannten Faktor sogar eine zentrale Bedeutung zu. Andererseits gibt es immer wieder Menschen, die zeigen, dass man auch unter den ungünstigsten Voraussetzungen seinen Weg machen kann. Zu diesen zählt der schwarze amerikanische Bildungsökonom Roland Fryer, Jahrgang 1977, der in bedrückenden Verhältnissen bei seiner mit Crack dealenden Großmutter aufwuchs, da seine Mutter die Familie verlassen hatte und der Vater wegen Vergewaltigung im Gefängnis saß. Er schaffte es mit einem Sportstipendium an die Universität, studierte in Rekordzeit, promovierte mit 25 Jahren und war mit 30 Jahren Harvard-Professor. Fryer hat sich in seiner Forschung auf die Leistungsunterschiede zwischen weißen und schwarzen Schülern und Studenten konzentriert, die von ihm gar nicht bestritten werden. Er ist skeptisch gegenüber einem Quotensystem, weil es zur Faulheit erziehe, und erklärt Leistungsdefizite der Schwarzen teilweise aus Peer Group Pressure. Gute Leistungen werden mit weißem Verhalten gleichgesetzt, was die potenziell guten schwarzen Schüler unter Gruppendruck setzt. Fryer arbeitet unter anderem an Anreizprogrammen für schwarze Schüler, bei denen gute Schulleistungen mit Geld belohnt werden. Bezeichnend für Fryer ist sein Gestaltungsoptimismus, aber auch seine Widerstandskraft. Wenn er es schaffte, warum dann nicht auch andere? Der deutsche PISA-Beauftragte Prenzel berichtet, Zitat, man hat festgestellt, dass es Kinder gibt, bei denen es offenbar völlig egal ist, unter welchen Bedingungen sie aufwachsen. Sie gehen ihren Weg. Man weiß nicht genau, wie es kommt, dass sie eine solche Gelassenheit entwickeln und souverän mit sehr schwierigen Umständen umgehen. Zitat Ende. Die wirklich Tüchtigen lassen sich offenbar auch durch ungünstige Umstände nicht abschrecken. Und das ist eine durchaus trostreiche Erkenntnis. Man muss letztlich also stets beim Willen und beim Ehrgeiz des Individuums ansetzen. Niemals darf man es dem Einzelnen durchgehen lassen, sich auf Gruppennachteile herauszureden. Die wohl größte Versuchung für die Bildungsfernen sind heutzutage die elektronischen Medien, deren unaufhörlicher Konsum zu Passivität und Verblödung, zu Übergewicht sowie Unterentwicklung von Kommunikationsverhalten und Sprachfähigkeit führt. Speziell die Jungen werden durch Computerspiele dazu verleitet, sich in Ersatzwelten zu flüchten. Ganz allmählich entfernen sie sich von der Wirklichkeit und fallen nicht selten der Spielsucht anheim. Die 4, 5, 6 Stunden, die sie täglich vor dem Computer verbringen, fehlen für Sport, soziale Kontakte und die Verbesserung der Schulleistungen. Dies alles trägt wesentlich zum Scheitern in der Schule bei. Setzt man den Gymnasialbesuch der Deutschen bei 100 an, so liegt der entsprechende Index für Migranten aus dem Libanon bei 15, aus Marokko bei 24 und aus der Türkei bei 29. Beim PISA-Test 2003 zeigte sich für Deutschland, Zitat, konsistent, dass Jugendliche türkischer Herkunft im deutschen Schulsystem schlechtere Ergebnisse erzielen als Jugendliche anderer Herkunftsgruppen. In den Analysen zu PISA 2003 ergaben sich recht deutliche Unterschiede zwischen den Jugendlichen türkischer Herkunft und zugewanderten Jugendlichen aus der ehemaligen Sowjetunion. Zitat Ende. Die Leistungsunterschiede sind so beträchtlich, dass sie, Zitat, nicht auf Unterschiede im sozialen und wirtschaftlichen Hintergrund zwischen beiden Herkunftsgruppen zurückgeführt werden können. Zitat Ende. Diese Erkenntnis bestätigte sich bei der im Juli 2010 vorgestellten Untersuchung Sprachliche Kompetenzen im Ländervergleich. In der Studie heißt es dazu zusammenfassend, Zitat, wiederum konsistent für die Fächer Deutsch und Englisch und hierfür alle Kompetenzbereiche, ist der Befund, dass Jugendliche türkischer Herkunft im Vergleich zu allen anderen Herkunftsgruppen stets geringere Leistungsmittelwerte aufweisen. Zitat Ende. Die Unterschiede sind beträchtlich. So hatten die Schüler deutscher Herkunft im Fach Deutsch beim Lesen einen mittleren Punktwert von 513, bei Kindern aus Polen war der Punktwert 470, bei denen aus der ehemaligen Sowjetunion 466 und für Schüler türkischer Herkunft 417. Sie lagen also durchschnittlich gegenüber den Schülern deutscher Herkunft um rund 3 Klassenstufen, gegenüber den Schülern polnischer und russischer Herkunft um rund 2 Klassenstufen zurück.